Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Herr Schneider, wie kommen Sie zur Arbeit? Früher habe ich immer das Auto genommen, aber man findet ja keine Parkplätze mehr. Deshalb nehme ich jetzt immer das Fahrrad. Der Weg zur Arbeit ist ja nicht weit. Natürlich wäre die U-Bahn bequemer, aber das ist mir zu teuer. Und etwas Sport zu machen ist ja auch nicht schlecht.